Wo bleibt denn Carella? Er muss doch irgendwo erreichbar sein. Nein, keine Ahnung, wo er steckt. Müsste er nicht die Informationen kriegen, die hier dauernd für ihn eingehen? Sicher. Und warum rufen Sie ihn dann nicht an? Weil ich nicht weiß, wo er ist. Hier drin ist es mörderisch heiß. Kann ich mal jemand die Heizung niedriger stellen? Wird gemacht. Hey, haben Sie mal eine Zigarette? Aber sicher. Muchas gracias. Sie sind nett. Ja. Warum so eilig? Keine Eile. Dann setzen Sie sich doch. Wir reden ein bisschen. Hier hat niemand Zeit. Auf meiner Insel haben alle Zeit für alles. Komme ich wirklich ins Gefängnis? Wahrscheinlich. Was hat dich denn hierher gebracht? Bei American Airlines. Nein. Ich meine... Der Hunger. In Puerto Rico sind die Menschen sehr arm. Cousinen haben mir geschrieben, komm in die Stadt. Da bin ich hergekommen. Im Januar. Dass es so kalt sein kann, habe ich nicht gewusst. Und wo hast du gewohnt? Bei meinen Cousinen. Aber ich war... Wie sagt man, wenn man zu viel ist? Eine Last? Ja. Dann habe ich mit einem Mann gelebt. Wer war das? Einfach ein Mann. Dann hat er mich geschlagen und ich bin weggegangen. Jetzt schlafe ich manchmal herum, wenn ich Geld brauche. Soll ich Ihnen mal was sagen? Was denn? In Puerto Rico war ich ein hübsches Mädchen. Hier bin ich auch hübsch. Hübsch, aber billig. Sie verstehen? Hier sehen mich die Männer an und denken sofort, sie können mit mir schlafen. In Puerto Rico war ich geachtet. Hier, ich hasse diese Stadt. Nein, nein, nein. Ich kann nichts dafür, dass ich so spreche. Ich habe Spanisch gelernt. Ich spreche ein sehr gutes Spanisch. Wenn ich hier Spanisch spreche, bin ich eine Ausländerin. Wenn ich Englisch spreche, auch. Aber das hier ist auch mein Land, verstehen Sie? Es tut mir leid. Verzeihen Sie. Ich will nicht weinen. Aber... Lassen Sie mich in Ruhe! Was ist denn jetzt los? Keiner rührt sich von der Stelle. Jeder bleibt, wo er ist. Spielt ihr hier Verstecken oder was? Warum ist es denn so dunkel hier? Na, so ist es doch besser. So sieht man doch was. Lass ja den Revolver drin, Rotfuchs. Ich ziele auf die Flasche. Nimm die Hand aus der Manteltasche. Ganz langsam. Und jetzt bring den Mantel her. Trag ihn ganz vorsichtig vor dir her. Und wehe, du versuchst wieder den Revolver aus der Manteltasche zu nehmen. Und du, reinkommen. Was ist denn hier? Darüber mit dir hinsetzen. Und jetzt zu dir, Rotfuchs. Herkommen. Los, herkommen. Was hast du dir denn dabei gedacht? Halt's Maul. Du kommst dir wohl ganz besonders schlau vor. Hast du mir eben nicht zugehört? Ich... Keine Mätzchen, hab ich gesagt. Aber du wolltest ja besonders schlau sein. Du bist ein ganz ausgekochtes Schwein. Hast du jetzt kapiert? Scheiße, ja. Und du? Wer bist du? Brown. Ein Neger, der Brown heißt, das ist doch mal was. Los, her mit deinem Revolver. Wird's bald. In der Flasche hier ist Nitroglycerin. Gib ihn ihr, Artie. Sie hat alle Trümpfe in der Hand. Und was für ein Spiel spielt sie? Das geht dich einen Dreck an. Halt die Schnauze und bring deinen Revolver. Und jetzt setz dich wieder hin. Darf ich erst dem Lieutenant Bericht erstatten? Meinetwegen. Wie war's, Artie? Fehlanzeige, Lieutenant. Und es wird auch nicht klappen. Wieso nicht? Ich habe mir hinterher in einem Laden ein Päckchen Zigaretten gekauft und mich mit dem Besitzer ein bisschen unterhalten. Und weißt du, was der mir erzählt hat? Dass es in der Nachbarschaft eine Menge Raubüberfälle gegeben hat. Vor allem in Schneiderläden. Na und? Das weiß doch jeder in der Gegend. Er wusste noch mehr. Dass sie nämlich bald aufhören würden. Und weißt du auch warum? Nein. Weil im Hinterzimmer von der Schneiderei bei ihm nebenan ein Bulle sitzt und nur darauf lauert, dass der Ganove aufkreuzt. Verstehe. Fertig. War's das? Ja. Dann marsch auf die andere Seite. Wofür sind denn der Revolver und... Ist das wirklich Nitroglycerin? Wollen wir es vielleicht mal zusammen ausprobieren? Lieber nicht. Und was wollen Sie mit dem ganzen Zeug? Carella umbringen. Steve, was hat er Ihnen denn getan? Strafmandat ausgestellt? Hören Sie, Virginia. Hernandez geht es immer schlechter. Wir müssen unbedingt einen Arzt holen. Nein. Himmel, Herrgott, und wenn er stirbt? Sie können ihn doch nicht einfach sterben lassen. Sie wollen doch Carella. Was hat das denn für einen Sinn? Kein Arzt. Sie können ihn doch hier festhalten, nachdem er Hernandez versorgt hat. Genau wie uns. Was macht das denn für einen Unterschied? Kein Arzt. Und wenn ich nun einfach den Hörer aufnehme und einen Arzt anrufe? Dann knallt's. Das wäre dann schon das zweite Mal. Wie wollen Sie das erklären, wenn jemand fragen kommt? Das geht Sie gar nichts an. Als Dave vorhin runterkam, waren Sie aber ganz schön nervös. Schnauze, Rotfuchs, von dir habe ich die Nase voll. Reicht's zum Erschießen? Völlig. Dann knallt's hier schon wieder. Und dann kommt jemand drauf. Das können Sie doch nicht riskieren. Und ob ich das kann, wenn jemand draufkommt, dann explodiert das Nitroglycerin. Verflucht nochmal! Und was wird da mit Carella? Uns sprengen Sie in die Luft und Carella geht Ihnen durch die Lappen. Den wollen Sie doch, oder? Ja, aber... Wie können Sie dann das Nitroglycerin explodieren lassen? Wie können Sie einen zweiten Schuss riskieren? Sie können uns doch nicht alle abknallen. Das ist zu gefährlich. Zurück mit euch. Alle miteinander. Wovor haben Sie Angst, Virginia? Sie haben doch den Revolver, nicht wir. Können Sie ihn etwa nicht abfeuern? Fürchten Sie sich etwa vorm Schießen? Zurück! Nichts anfassen! Weg vom Schreibtisch! Alle zurück! Gib den Revolver her, Angelika. Keiner versucht, mich aufzuhalten. Ich gehe jetzt raus. Braves Mädchen. Gib mir den Revolver. Sind Sie verrückt? Ich hau jetzt ab. Gib mir den Revolver. Ich halte sie in Schach, während du verduftest. Nein. Wenn du mir den Revolver gibst, halte ich sie in Schach. Kein Anruf, keine Funkstreife. Keiner ist hinter dir her. Du bist frei. Sie halten sie zurück? Sie sorgen dafür, dass sie hier bleiben? Ja, also... Gib mir jetzt den Revolver. Wirklich? Sie... Ja. Gib ihn mir. Gut. Hier. Ich gehe jetzt. Sie halten sie zurück. Gut so, meine Kleine. Und jetzt setzt du dich wieder hin. Los. Wird's bald. Hinsetzen! Glaubt noch jemand, dass ich hier Witze mache? Halt. Erst ich. So, jetzt. 87. Polizeirevier, wohl ist? Ja. Was für ein Anruf? Auf einem Zettel? Hier? Nitroglycerin? Nitroglycerin? Nein. Ja, eine gründliche Kontrolle schadet nie. Ja. Nein, das kann man nie wissen, da haben Sie recht. Ob wir wen haben? Los, antworten Sie. Meier, sagten Sie. Ja, wir haben einen Meier, sogar zwei. Nein, ein Witz. Meier heißt mit Vornamen auch Meier. Meier. Ja. Du kleines, glatzköpfiges Arschloch, dir werde ich's zeigen. Hinsetzen, sofort. Denkt einfach nur an das Nitro. Hinsetzen.